Zu beachten ist, dass die bürgerliche demokratische Partei in das erste republikanische Kabinett den Juden Preuß und den Halbjuden Schiffer schickte, ersterer, dessen Wirken in der Berliner Verwaltung der Nationalökonom von Schmoller noch kurz vor seinem Tode als bedenklich bezeichnete, wurde der Verfasser der Deutschen Reichs- und der Preußischen Verfassung, die bekanntlich die Zerstückelung Preußens herbeiführen sollte. In der ersten Nationalversammlung waren unzweifelhaft 24 Abgeordnete jüdischer Abstammung. Sie gehörten ausschließlich der demokratischen und den sozialdemokratischen Parteien an. Künftig wird es unmöglich sein, den Einfluss des Judentums im politischen Leben zahlenmäßig zu erfassen, weil die Reichsverfassung, das Werk des Juden Preuß, niemand zur Angabe seiner Konfession verpflichtet. Da auch die Namensänderungen noch leichter als bisher erfolgen können, wenn die Juden dies überhaupt noch für notwendig halten, so würde Deutschland in einem Jahrzehnt, von oben her gesehen, ein ziemlich reiner Judenstaat sein, der in jeder Richtung vom jüdischen Geist und Willen bestimmt sein würde. Der Untergang des Deutschtums als Staats- und Kulturmacht wäre damit besiegelt. Jüdische Revolutionspolitik, englisches Geld und deutsche Schufte in Massen haben das größte Verbrechen der Weltgeschichte vollbracht. Die Sozialdemokratie vor und im Kriege. Das durch Jahrhunderte in harter, ehrlicher Arbeit national aufgebaute monarchische Preußendeutschland war für das Alljudentum das schwerste, letzte Hindernis gegen die Verwirklichung seiner Weltherrschaft über die politisch und sittlich vertrottelten Völker der Erde. Deutschland konnte diesem jüdischen Endzweck nur durch einen unglücklichen Krieg oder durch Revolution, am sichersten durch beides zugleich, unterworfen werden. Dasselbe Ziel verfolgte die Entente, zwischen beiden bestand Einvernehmen. Wenn die Sozialdemokratie ihrer Bedeutung und Aufgabe als Judenschutztruppe gerecht werden wollte, müssen ihre Handlungen dieselbe Zielrichtung haben. In der Tat ist ein dem alljüdischen und Entente-Vorgehen gleichgerichtetes Vor- und im Kriege nachweisbar, Umsturz und damit Vernichtung Deutschlands durch Krieg, Revolution oder beides zugleich. In einem vom Vorwärts am 7.8.1901 veröffentlichten nachgelassenen Schriftstück »Die Verwirklichung des Sozialismus« erklärte Liebknecht Vater, dass die Sozialdemokratie nur durch irgendeine nationale Katastrophe, etwa infolge eines unglücklichen Krieges, ans Ruder kommen könne. Auf dem Internationalen Kongress Amsterdam am 17.8.1904 äußerte Bebel zu den französischen Sozialisten gewandt: Die deutsche Reaktion, die euch ein Seedamm verschaffte, gab euch die Republik. Ich wäre ganz zufrieden, wenn wir auf dieselbe Weise zur Republik kämen. Liebknecht Sohn am 15.01.1911: Wir werden im Kriegsfalle alle Machtmittel aufwenden, um der Reichsregierung in die Arme zu fallen. Das heißt, durch Revolution Deutschlands Niederlage herbeizuführen. Scheidemann im März 1912 in Paris: Die regierenden Klassen sollen sich in Acht nehmen. Wenn sie alles auf die letzte Karte eines europäischen Krieges setzen, so beschwören sie die allgemeine Revolution herauf. In den Einladungen zu Massenversammlungen in deutschen Großstädten, die noch für den 28. Juli 1914 angesetzt waren, wurde von einem geplanten Überfall auf die Entente gesprochen. Weiter stand darin: Unsere Herrschenden sollen aufgefordert werden, den frevelhaft entfachten Brand zu löschen, wenn sie nicht gegenwärtigen wollen, dass die Flammen über ihrem Dach zusammenschlagen. Hiermit ist der feste Entschluss der deutschen Sozialdemokratie bekundet, bei Ausbruch des Krieges, mochte dieser von Deutschland verschuldet sein oder nicht, die Revolution zu entfesseln. Hiermit rechnete auch das feindliche Ausland bestimmt. Ob die französischen, englischen oder belgischen Sozialisten den Deutschen ein gleiches Vorgehen zugesagt haben, ist nicht nachweisbar. Haben sie es getan, so haben sie damit die deutschen Sozialisten in eine Falle gelockt. In jenen Ländern dachte kein Sozialistenführer daran, seinem Vaterlande in den Rücken zu fallen. Von den deutschen Sozialisten erwartete man es mit Sicherheit. Die Volkserhebung 1914 vereitelte den Plan. Die deutschen Sozialistenführer mussten, um nicht die Massen hinter sich zu verlieren, vaterländische Gesinnung heucheln. Es wird zugegeben, dass einzelne von ihnen ebenfalls von der Wucht und Wahrheit der Ereignisse mitgerissen wurden. Wie schwer dieser Unfall der deutschen Genossen bei der Internationale enttäuschte, zeigen wütende Äußerungen sozialistischer Führer aus den Ententeländern. Sie lehnten späterhin sogar jede Aussprache mit den deutschen Sozialisten ab. Der Belgier Brokere warf ihnen in der Humanité Februar 1916 vor, dass sie den Kriegsgelüsten des deutschen Kaisers, der Junker und des Graubkapitals die Anleihen, ihr Blut und ihre Arbeit nicht verweigert hätten. Er forderte sie auf, dieses Verbrechen durch eine Revolution wieder gut zu machen. Die sozialistische Frankfurter Volksstimme erklärte damals hierzu: Vaterlandsverrat ist also die Aufgabe, die der deutschen Sozialdemokratie zugedacht wird. Vaterlandsverrat, der nur so lange unterblieb, als man sich der Gefolgschaft der Massen noch nicht sicher war, sobald dies der Fall war, wurde er verübt. Zu der Berner Internationalen Konferenz Januar 1919 wurden die deutschen Sozialisten erst nach langen Auseinandersetzungen zugelassen. Die Ententegenossen der Internationale, die sich als selbstverständlich für ihre Länder eingesetzt hatten, waren entrüstet, dass die deutschen Sozialisten ihr Versprechen, an Deutschlands Vernichtung mitzuwirken, nicht gleich zu Anfang erfüllt haben. Der Vorwurf, die Führer der Sozialdemokratie hätten ihr Verhalten bei Kriegsbeginn nicht durch vaterländische, sondern durch parteitaktische Gründe bestimmen lassen, bedarf weiterer Beweise. In einer Sammlung von Reden und Aufsätzen, die der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Heine meist in der Frankfurter Zeitung und im Berliner Tageblatt veröffentlicht hat, gibt er zu, dass eine Partei, die bei Kriegsausbruch nicht den Staatskredit bewilligt und so das Vaterland im Stich gelassen hätte, den Boden im Volk verloren hätte. Also parteitaktische Erwägungen. In der Schrift vor und nach dem 4. August 1914 hat der sozialdemokratische Abgeordnete Borchardt die wahren Gründe für die Haltung der Sozialdemokraten zum Kriege dargelegt. Wenn also die sozialdemokratische Fraktion, um das Prinzip zu wahren, die Kredite abgelehnt hätte, was wäre unweigerlich die Folge gewesen? Auflösung der Wahlvereine und Gewerkschaften, Verbot der Zeitungen, das Standrecht gegen alle irgendwie bekannten Führer, vielleicht sogar der Abgeordneten. Was wäre dann aus der Sozialdemokratie geworden? Völlige Vernichtung wäre ihr Los gewesen. Wie bereits erwähnt, hat dieses Argument den eigentlichen Ausschlag gegeben. Also wieder, kühle Berechnung, nicht Gesinnungswechsel. Das Wunder ihrer Rettung und infolge der Zusammenbruch Deutschlands ist ausschließliches Verdienst Bethmann-Hollwigs. Nichts wäre der Sozialdemokratie ungelegener gewesen als ein deutscher Sieg. Der Abgeordnete Ströbel verriet deshalb kein Geheimnis, wenn er schon am 23.02.1915 erklärte: Ich bekenne ganz offen, dass ein voller Sieg des Reiches den Interessen der Sozialdemokratie nicht entsprechen würde.